We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. This is an NBC News Hotline special report. Here is Don Hickman in Memphis. Dr. Martin Luther King Jr. was shot outside a Memphis motel this afternoon. His condition is not known at this time. Dr. King ist einem Attentat zum Opfer gefallen. Die erste Meldung erreichte uns in dieser Nacht um 1.22 Uhr. Der amerikanische Negerführer, hieß es, Bürgerrechtspolitiker und Friedensnobelpreisträger Dr. Martin Luther King, ist auf dem Balkon eines Hotels in Memphis angeschossen worden. Über seinen Zustand und über Einzelheiten des Vorfalls liegen keine genauen Informationen vor. Wenig später erreichte uns eine Eilmeldung, in der es hieß, der farbige amerikanische Friedensnobelpreisträger Martin Luther King ist nach einem Schusswaffenattentat in Memphis verstorben. Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Das Attentat auf Martin Luther King von Christian Plees. On WBAI 99.5 FM, the voice of listener-supported Pacifica Radio in New York City, the Caldwell Chronicle is on the air. I'm Earl Caldwell. Good afternoon. November 2007. Knapp 40 Jahre nach dem Mord an Martin Luther King sitzt in einem kleinen Rundfunkstudio im New Yorker Stadtteil Manhattan ein farbiger Journalist am Mikrofon. Er heißt Earl Caldwell. Caldwell, Jahrgang 1935, zählt zu den herausragenden Journalisten der USA. Er ist der erste Farbige, der regelmäßig Kolumnen für eine der führenden Tageszeitungen des Landes schrieb und 1995 von der Vereinigung Schwarzer Journalisten als einer der wichtigsten Kollegen der vergangenen 50 Jahre mit dem renommierten President's Award ausgezeichnet wurde. Nicht nur deshalb ist Earl Caldwell ein ganz besonderer Reporter. Er ist auch als einziger Journalist vor Ort, als Martin Luther King in Memphis erschossen wird. Die Uhr zeigt genau eine Minute nach 18 Uhr, am Abend des 4. April 1968. Earl Caldwell befindet sich in seinem Zimmer im Erdgeschoss des Lorraine Motels, in dem auch Martin Luther King abgestiegen ist. Die Zimmertür ist nur angelehnt. Plötzlich hört Caldwell draußen einen lauten Knall. Mit zwei Schritten ist er an der Tür. I'm in my doorway and I'm looking, what happened? And I expected when I got there to see some evidence of a bomb blast. What I see over here by the balcony, a bunch of guys jumping up and down. Ich stehe in der offenen Tür, um nachzusehen, was passiert ist. Ich gehe raus und auf dem Balkon über mir sehe ich ein paar von Kings Leuten hektisch herumspringen. Ich frage mich, was die da machen. Ich blicke mich um, um festzustellen, ob irgendjemand einen Feuerwerkskörper angezündet hat. Da bemerke ich plötzlich in einem Gebüsch auf der anderen Straßenseite einen Mann. Das Gebüsch ist sehr dicht, sodass ich dort sehr leicht jemand verstecken kann. Der Typ starrt rüber in meine Richtung und ich versuche herauszufinden, wo genau er hinschaut. Denn dadurch, so glaube ich, wird er mir verraten, was eigentlich los ist. I later said that he looked at me like he had coveralls on and he was doing something, twisting. I saw him doing something, but he was fixed on what it is and I'm watching him because he's going to tell me what it is. Noch ahnt Earl Caldwell nicht, dass ihn das Bild von dem Mann in dem Gebüsch den Rest seines Lebens nicht mehr loslassen wird. Er sieht, wie der Unbekannte aus dem Dickicht hervorkriecht und das Weite sucht. Erst dann bekommt der Journalist mit, was genau passiert ist. Schräg über ihm, auf dem Balkon des Motels, liegt Martin Luther King im Sterben. Der Knall, das war offenbar kein Feuerwerkskörper, das war ein Schuss. Auf dem Parkplatz vor dem Motel begegnet Caldwell einem Augenzeugen. Er heißt Solomon Jones und ist Martin Luther Kings Chauffeur. Jones hat in seinem Wagen auf King gewartet. Auch er hat den Mann im Gebüsch gesehen. Und nicht nur das. Jones ist auch sicher, dass von dort der tödliche Schuss abgegeben worden ist. Als der Mann davongelaufen sei, so Jones, habe er ihm eigentlich folgen wollen. Doch er sei zu schnell in der Menschenmenge verschwunden. Earl Caldwell ruft sofort die Redaktion der New York Times an, in deren Auftrag er Martin Luther King nach Memphis begleitet hat. Wenig später verbreitet sich die Nachricht vom Attentat wie ein Lauffeuer. In seiner letzten öffentlichen Rede am Mittwochabend beim Eintreffen in Memphis sprach Dr. King, als spüre er eine Vorahnung seines nahen Todes. Auch ich möchte ein langes Leben führen, sagte er, aber jetzt bin ich darüber nicht mehr besorgt. Ich möchte nur noch Gottes Willen erfüllen und er hat es mir erlaubt, den Berg zu besteigen. Und von dort habe ich das gelobte Land gesehen. Vielleicht werde ich nicht mehr mit euch dorthin kommen, so fuhr Martin Luther King dann fort, aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als Volk das gelobte Land erreichen werden. Und deshalb bin ich heute glücklich und nicht besorgt über irgendetwas. Earl Caldwell hat keine Zeit, der Polizei seine Beobachtung von dem Mann im Dickicht mitzuteilen. Er muss seinen Bericht an die Redaktion der New York Times durchtelefonieren. Schon am nächsten Morgen fliegt er nach Atlanta, um dort an Kings Beerdigung teilzunehmen. Ein paar Tage später kommt Caldwell noch einmal ins Motel zurück. Er will seine restlichen Sachen abholen, die er zuvor in der Hektik zurückgelassen hat. Als er dort ankommt, erlebt er eine Überraschung. I go back to my room at the Lorraine and I'm standing in front of my door and I'm looking out. Something's different. What is it? I'm looking and looking and then I notice. Ich komme zurück in mein Zimmer im Motel und als ich vor meiner Tür stehe, schaue ich mich um. Irgendetwas stimmt nicht. Nur was? Dann sehe ich es. Das Gebüsch, in dem ich unmittelbar nach dem Schuss den Typen gesehen hatte, in dem ihn auch Solomon Jones gesehen hatte, es war komplett verschwunden. Jemand hatte den Tatort völlig verändert und alles dem Erdboden gleichgemacht. Von den Büschen war nichts mehr da. Those bushes were cut within an inch of the ground. There was nothing there. Earl Caldwell wundert sich über noch etwas anderes. Weder die Polizei noch das FBI wollen offenbar von ihm wissen, was er zur Tatzeit gehört oder gesehen hat. Also meldet er sich von selbst bei den Ermittlern und erlebt die nächste Überraschung. Dort war nie ein Gebüsch, bekommt Caldwell zu hören. Also könne sich dort auch niemand versteckt haben. This is a CBS News special report. Dan Rather reporting for CBS News from New York. The Reverend Martin Luther King Jr. was shot to death by an assassin late today as he stood on a balcony in Memphis, Tennessee. Die Ermittler verfolgen eine andere Spur. Gegenüber vom Lorraine Motel, auf der anderen Straßenseite, liegt ein Grundstück, das nach hinten leicht ansteigt. An das obere Ende dieses Grundstücks wiederum grenzt in etwa 50 Meter Entfernung von der Straße die Rückwand einer kleinen Pension. Auf diese Pension konzentrieren sich die Ermittlungen der Polizei. Von hier aus, so heißt es, sei der tödliche Schuss abgegeben worden. Konkret aus einem Badezimmerfenster im ersten Stock. Darauf deuten diverse Spuren hin, sowie ein Bündel, das der Täter offenbar kurz nach der Tat vor dem Eingang der Pension zurückgelassen hat. Das Bündel enthält unter anderem ein Gewehr, vermutlich die Tatwaffe. 2 Monate später wird in London ein Mann namens James Earl Ray verhaftet. Rays Fingerabdrücke stimmen mit Fingerabdrücken auf dem Gewehr überein. Das FBI sagte, er sei nach einem Abgleich von insgesamt 53.000 Fingerabdrücken identifiziert worden. Ray war Ende April 1967 aus dem Staatsgefängnis von Missouri geflohen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Beteiligung an einer Verschwörung sowie wegen des Mordes an King erlassen. James Earl Ray ist 41 Jahre alt und hat bis zu seiner Verhaftung die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Auf sein Konto gehen vor allem Diebstähle und Raubüberfälle. 9 Monate später, im März 1969, wird Ray in Memphis vor Gericht gestellt. Wer aber mit einem spektakulären Prozess gerechnet hat, der wird enttäuscht. Percy Forman, Rays Verteidiger, überrascht die Öffentlichkeit mit einem verblüffenden Schachzug. Sein Mandant verspricht Forman, wird sich gleich zu Prozessbeginn schuldig bekennen. unter der Voraussetzung, dass ihm dafür der elektrische Stuhl erspart bleibt. Eine langwierige Gerichtsverhandlung mit umfangreicher Beweisaufnahme und Zeugenverhören wäre damit hinfällig. Der vorsitzende Richter erklärt sich mit dem Angebot des Verteidigers einverstanden. Die Mitglieder der geschworenen Jury werden zu Beginn der Verhandlung unter Druck gesetzt. Wer der Abmachung zwischen Gericht und Verteidigung nicht zustimmt, wird ausgetauscht. Der Rest des Prozesses ist reine Formsache. James Earl Ray bekennt sich schuldig. Allerdings weicht er in einem kleinen Detail von der vereinbarten Aussage ab. In seinem kurzen Statement besteht Ray ausdrücklich darauf, nicht alleine gehandelt zu haben. Stattdessen behauptet er, Teil einer Verschwörung gewesen zu sein. Damit sorgt er bei den anwesenden Reportern für erhebliche Unruhe. Nicht aber beim vorsitzenden Richter oder seinem eigenen Anwalt. Beide scheinen von dieser Behauptung völlig unbeeindruckt. So wird James Earl Ray zu 99 Jahren Haft verurteilt. Für die Justiz ist der Fall damit offiziell erledigt. Die New York Times kommentiert am nächsten Tag: Der verkürzte Prozess gegen James Earl Ray ist ein schockierender Vertrauensbruch für die amerikanischen Bürger, Weiße wie Schwarze. Die Handhabung dieses abgekarteten Prozesses kann nichts anderes als Empörung und Verdacht erregen. Ray selbst stimmt der Abmachung mit dem Schuldeingeständnis zu, sagt dann aber öffentlich aus, dass er der Behauptung, es habe keine Verschwörung gegeben, widerspricht. Warum sollte dieser Fall auf der Basis von Behauptungen abgehandelt werden und nicht auf Grundlage normaler juristischer Vorgehensweisen, mit Kreuzverhör und unter Präsentation aller Beweise durch die Staatsanwaltschaft? Niemand von uns hat verlangt, Blut zu sehen, nur die Fakten. Solange das Verfahren nicht noch einmal vor ein anderes Gericht kommen wird, werden wir die Wahrheit aber wohl nie erfahren. Für die Justiz ist der Prozess gegen James Earl Ray nicht gerade eine Glanzleistung. Was aber hat es mit Rays Bemerkung auf sich, er sei Teil einer Verschwörung gewesen? Unter normalen Umständen hätte wohl auch Earl Caldwell diesen Hinweis nicht weiter ernst genommen, wenn er nicht unmittelbar nach der Tat mit eigenen Augen den mysteriösen Mann im Gebüsch sitzen und dann flüchten gesehen hätte. Könnte der Unbekannte vielleicht etwas mit dem von Ray angedeuteten Komplott zu tun gehabt haben? Earl Caldwell wird das Gefühl nicht los, dass die Polizei und auch das FBI ihre Ermittlungen im Mordfall King nicht wirklich so sorgfältig geführt haben, wie sie es offiziell behaupten. Dass von Seiten der Behörden irgendetwas vertuscht werden soll, will Earl Caldwell lieber nicht wahrhaben. That is, you know, you get tabbed as being a conspiracy nut. And then they use that to discount your story. Man wird dann gleich als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Und die eigene Geschichte wird völlig ignoriert. Aber ich sage, nein, nein, nein, das habe ich mir nicht eingebildet. Die Grundlage von allem, was ich sage, ist meine eigene Wahrnehmung. Mir ist es im Grunde egal, wer geschossen hat. Wenn es Ray war, der rassistische Gefangene, dann kann ich damit leben. Aber wenn es die Regierung der Vereinigten Staaten gewesen ist, dann kann ich das nie und nimmer durchgehen lassen. If it's the government of the United States, that's not acceptable. It cannot be that the government can do this kind of thing. And that's why I will never let it go. Könnte es wirklich sein, dass in das Attentat auf Martin Luther King Regierungsstellen verwickelt waren? Immerhin klingt es durchaus einleuchtend, dass James Earl Ray den Bürgerrechtler aus rassistischen Motiven getötet haben soll. Denn Martin Luther King ist seit Mitte der 50er Jahre für wohl jeden Anhänger der Rassentrennung ein rotes Tuch. Er ist 24 Jahre alt, tritt King eine Stelle als Pastor in der Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery an. Hier, im US-Bundesstaat Alabama, gehört die Rassentrennung in Restaurants, Schulen und an öffentlichen Plätzen zu dieser Zeit zum Alltag, wie auch in allen anderen Staaten im Süden der USA. Das ändert sich mit dem 1. Dezember 1955. So we have to achieve equal rights for any human being before. An diesem Tag weigert sich eine schwarze Verkäuferin namens Rosa Parks, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast freizumachen, wie es im Gesetz vorgesehen ist. Rosa Parks muss ins Gefängnis. Martin Luther King ruft die schwarze Bevölkerung daraufhin zu einem dauerhaften Busboykott auf. Dieser hält über ein Jahr lang an. Am Ende entscheidet das oberste Gericht der USA, dass die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln ungesetzlich ist. Martin Luther King hat einen ersten wichtigen Sieg errungen. Er weiß, dass dies erst der Anfang eines langen Weges ist. Freiheit lässt sich nur durch ständigen Widerstand erreichen. Durch ständiges Agitieren. Durch ständiges Aufbegehren gegen das System des Bösen. In den Bussen von Montgomery gibt es keine Rassentrennung mehr. Aber glaubt nicht, ihr könnt deswegen jetzt eure Hände in den Schoß legen. Denn wenn wir jetzt aufhören, dann werden wir weitere 100 Jahre in den Kerkern der Rassentrennung und Diskriminierung verbringen. Und unsere Kinder und Kindeskinder werden unter der Knechtschaft leiden müssen, unter der wir jahrelang gelebt haben. Um die Freiheit zu erlangen, müssen wir weitermachen. We've got to keep on keeping on in order to gain freedom. Gemeinsam mit anderen Predigern gründet King die Southern Christian Leadership Conference. Dieser Zusammenschluss schwarzer Kirchengemeinden im Süden der USA organisiert ab 1957 Aktionen gegen die allgegenwärtige Rassendiskriminierung. Auch die Forderung nach einem allgemeinen Wahlrecht für die schwarze Bevölkerung steht schon bald auf Kings Tagesordnung. Mit seiner rhetorischen Begabung und seinem Charisma schafft er es, die Massen zu mobilisieren. Der Bürgerrechtler Hosea Williams, einer seiner engsten Vertrauten. The difference in Dr. King and other leaders was the fact that he lived out his sermons. Im Unterschied zu anderen Führern hat King seine Predigten gelebt. Wenn ich ihn am Sonntag in der Kirche reden hörte, dann dachte ich immer, nächste Woche wird es Ärger geben. Sonntags hielt er seine Predigt und an den darauffolgenden Tagen setzte er sie in die Tat um. Mehr als 2 Dutzend Mal wandert Martin Luther King aufgrund seiner öffentlichen Auftritte im Laufe der Jahre ins Gefängnis. Oft bekommt er die körperliche Gewalt der Staatsmacht oder aufgebrachter weißer Bürger zu spüren. Anfang der 60er Jahre gerät Martin Luther King in den Fokus der Bundespolizei FBI. Es ist vor allem einer von Kings engsten Mitarbeitern, der die Aufmerksamkeit der Behörde erregt. Er heißt Stanley Levison. Levison ist in den 50er Jahren einer der führenden Köpfe der Kommunistischen Partei der USA gewesen. Seitdem hat ihn das FBI regelmäßig überwacht. Jetzt kümmert sich Levison unter anderem darum, Spendengelder für Kings Southern Christian Leadership Conference einzutreiben. Das versetzt das FBI in Alarmbereitschaft. Man befürchtet, dass der Kommunist Levison den Bürgerrechtler Martin Luther King politisch ungünstig beeinflussen könnte. Der King-Biograf David J. Garrow hat die Beziehungen zwischen Martin Luther King und dem FBI intensiv erforscht. The American FBI had been intensely focused, certainly since the early 1940s, on the danger of Soviet infiltration into the U.S. Das FBI hatte sich schon seit den frühen 40er Jahren intensiv mit der Gefahr sowjetischer Infiltration in den USA beschäftigt. In den 50ern gab es sogar eine Zusammenarbeit mit den Führern der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, um versteckte kommunistische Mitglieder aus deren Reihen zu entfernen. Insofern beruht die Besorgnis des FBI in Bezug auf Levisons Beziehung zu King auf einer Einstellung, die bereits 2 Jahrzehnte alt war. FBI-Chef J. Edgar Hoover bittet Präsident John F. Kennedy und Justizminister Robert Kennedy darum, Stanley Levison abhören zu dürfen. Er will feststellen lassen, ob Martin Luther King und damit die gesamte schwarze Bürgerrechtsbewegung durch Levison tatsächlich kommunistischen Einflüssen unterliegt. But the important thing, and an important thing that the Bureau full well realized in 1962, 1963 musste das FBI feststellen, dass Levison, obwohl man ihn rund um die Uhr abhörte, in keiner Weise Interessen der Kommunistischen Partei oder gar der Sowjetunion vertrat und dass seine Ratschläge an King keinerlei kommunistische Tendenzen enthielten. Wenn man sich heute die Abhörprotokolle des FBI anschaut, dann sieht man immer wieder, was für ein ehrlicher, verlässlicher und kritischer Freund Levison für King damals war. And see again and again and again, what a very honest, reliable, critical friend Levison was to Martin Luther King. An Ostern 1963 kommt es in der Stadt Birmingham im US-Bundesstaat Alabama zu einer zentralen Großdemonstration gegen die Rassentrennung. Well, we've come here. I have several of my staff members here at the invitation of Dr. Shuttlesworth and the Alabama Christian Movement to assess the situation and determine whether demonstration is necessary, that is, whether they should be resumed. Am 28. August 1963 hält er in Washington vor über 200.000 Menschen seine wohl berühmteste Rede. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben und der wahren Bedeutung ihres Credos entsprechend leben wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. I have a dream that one day on the Red Hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Martin Luther Kings Ansprache vor dem Lincoln Memorial in Washington zählt zweifellos zu den Meilensteinen der US-amerikanischen Geschichte. Kings Biograf David J. Garrow glaubt, dass diese Rede allein Kings politische Ziele jedoch nur unzulänglich widerspiegelt. But only in the mid-1960s do Dr. King and others grasp the greater realization. Mitte der 60er Jahre wird King und anderen allmählich klar, dass wirtschaftliche Ungleichheit und Armutsfragen für schwarze Amerikaner ein genauso großes Problem darstellen wie Rassismus und Diskriminierung. Darum erweitert King 1965-66 seinen Themenkatalog entsprechend. Und anstatt sich selbst zu seinen Siegen zu gratulieren, die er in Sachen Antirassismus errungen hat, sieht er sich nun mit der Tatsache konfrontiert, dass das, was zu tun ist, viel schwieriger ist als alles, was er sich bis dahin vorgestellt hat. This is America's opportunity. Help bridge the gulf between the haves and the have-nots. Amerika hat die Chance, die Kluft zwischen den Habenden und den Nichthabenden zu überbrücken. Die Frage ist, ob Amerika sie nutzen wird. Armut ist nichts Neues. Neu ist, dass wir die Mittel haben, die Armut zu beseitigen. Aber haben wir auch den Willen? And really mobilize the forces of our country to have an all-out war against poverty, because what we have now is not even a good skirmish against poverty. Wir müssen das Problem der Armut attackieren und alle Kräfte unseres Landes mobilisieren, um einen Krieg gegen die Armut zu führen. Denn bis jetzt führen wir gegen die Armut noch nicht einmal ein ordentliches Gefecht. Dass Martin Luther King kommunistischer Infiltration ausgesetzt ist, hat ihm das FBI im Zuge umfangreicher Abhöraktivitäten nicht nachweisen können. Stattdessen stößt FBI-Chef J. Edgar Hoover plötzlich auf einen wunden Punkt in Kings Privatleben. Der Baptistenpfarrer, Vater von 4 Kindern, behaupte, er sei seit Jahren glücklich verheiratet. Die geheimen Tonbandmitschnitte des FBI aus diversen Hotelzimmern sprechen dagegen eine andere Sprache. Einer von J. Edgar Hoovers wichtigsten leitenden Mitarbeitern heißt William C. Sullivan. Sullivan wird beim FBI zur zentralen Figur, als es darum geht, Martin Luther King aufgrund der geheimen Mitschnitte in der Öffentlichkeit bloßzustellen. In 1963 Sullivan writes in a FBI sort of strategy memo. 1963 schreibt Sullivan in einem internen FBI-Papier, dass Kings I Have a Dream Rede ihn zum Zitat gefährlichsten Neger Amerikas mache. Sullivan ist außerdem noch viel stärker als Hoover darauf fixiert, dass Kings privates Sexualleben nicht dem eines Pfarrers entspreche, wie es nach Ansicht des FBI auszusehen habe. Darum stellt Sullivan 1964 ein Tonband mit geheimen Aufnahmen zusammen, die mit versteckten Mikrofonen in Kings Hotelzimmern aufgenommen worden sind. Dieses Band schickt er, versehen mit einem Drohbrief, anonym an King. And sending that anonymous tape recording and an anonymous threatening letter to King. King, wie bei allen anderen Heuchlern ist auch dein Ende nahe. Schon im jungen Alter hast du dich nicht als Führer, sondern als zügelloser, abnormaler und moralischer Schwachkopf entpuppt. Die amerikanische Öffentlichkeit und die Kirchenorganisationen, die dich unterstützt haben, Protestanten, Katholiken und Juden, werden erfahren, was du bist, ein teuflisches, abnormales Untier. Für dich gibt es nur noch einen Ausweg, du weißt schon welchen. Nimm ihn lieber, bevor dein dreckiges, abnormales, verlogenes Wesen vor der Nation enthüllt wird. Der Drohbrief erreicht King im November 1964, kurz nachdem ihm als jüngsten Preisträger überhaupt der Friedensnobelpreis zuerkannt worden ist. Der indirekten Aufforderung zum Selbstmord kommt er zwar nicht nach, völlig kalt lässt King das anonyme Schreiben aber auch nicht. There are some periods of time, soon after he receives the anonymous tape. Kurz nachdem er das anonyme Band erhalten hat, ist King sehr verstört. Man könnte vielleicht sogar sagen, klinisch depressiv. Aber das dauert nicht allzu lange. Letzten Endes nimmt er eine fatalistische Haltung ein und geht dazu über, sich über das FBI nicht mehr allzu sehr den Kopf zu zerbrechen. Trotz der Teilerfolge der schwarzen Bürgerrechtsbewegung dauert der Rassenterror weißer Fanatiker weiter an. Ende Mai 1964 werden im kalifornischen St. Augustine ein schwarzer Zahnarzt und 3 weiße Studenten von Mitgliedern des Ku Klux Klan bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt. Im Jahr darauf werden 70 Farbige bei einem Protestmarsch, mit dem sie ein Wahlrecht auch für Schwarze einfordern, von der Polizei mit Peitschen und Schlagstöcken traktiert. The events of what would be called Bloody Sunday were witnessed that night by a horrified national television audience. Das, was an diesem blutigen Sonntag passiert und im Fernsehen weltweit übertragen wird, bringt den Präsidenten Lyndon B. Johnson zum Einlenken. Auf seine Initiative hin verabschiedet der Kongress Anfang August 1965 den sogenannten Voting Rights Act. Ab sofort dürfen auch Afroamerikaner an Wahlen teilnehmen. Judge Johnson has just ruled that we have a legal and constitutional right to march from Selma to Montgomery. And so both with regard to talking about the need for economic change. Neben seinem Engagement für einen wirtschaftlichen Wandel wird King ab 1967 auch zu einem ausgesprochenen Kritiker des Vietnamkriegs. Und die Kombination beider Themen, sein Widerstand gegen den Krieg und sein Ruf nach einem fundamentalen wirtschaftlichen Wandel, erwecken sowohl im Weißen Haus wie auch beim FBI die Angst, dass King politisch immer radikaler wird. A true revolution of values will lay hand on the world order and say of war, this way of settling differences is not just. Eine wirkliche Revolution der Werte wird den Status quo beseitigen und vom Krieg sagen, dieser Weg, Konflikte zu lösen, ist nicht gerecht. Diese Art des Vorgehens, menschliche Wesen mit Napalm zu verbrennen, die Häuser unserer Nation mit Waisen und Witwen zu füllen, giftigen Hass in die Adern von Menschen zu spritzen, die sich normalerweise ganz menschlich verhalten, Männer von finsteren und blutigen Schlachtfeldern körperlich verkrüppelt und seelisch aus dem Gleichgewicht gebracht, nach Hause zu schicken. Das alles kann nie und nimmer mit Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe in Einklang gebracht werden. Ein Volk, das Jahr für Jahr mehr Geld ausgibt für militärische Verteidigung als für Sozialprogramme, gerät in die Nähe des geistigen Todes. A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death. You know we're standing for our unions and we shall not be moved. You know we're standing for our unions and know that we shall not be moved just like a tree. Anfang April 1968 wird Martin Luther King nach Memphis gerufen. Seit zwei Monaten streikt die städtische Müllabfuhr, fast alles Afroamerikaner. Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Bei einem ersten Protestzug ist es eine Woche zuvor zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Weitere Streikmärsche hat die Stadt Memphis vorerst verboten. Ob in wenigen Tagen eine zweite Demonstration stattfinden darf, bei der Martin Luther King an der Spitze marschieren soll, muss in Kürze per Gerichtsbeschluss geklärt werden. Die Atmosphäre vor Ort ist äußerst angespannt. Am Abend des 3. April hält Martin Luther King vor mehreren tausend schwarzen Zuhörern seine letzte Rede. Knapp 24 Stunden später wird er tot sein. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. Ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir jetzt wirklich nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. Wie jeder andere würde ich gerne lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch. Aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. Und deshalb bin ich glücklich heute Abend. Ich mache mir keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Der Zeitpunkt für Martin Luther Kings Ermordung könnte aus Sicht seiner Gegner kaum günstiger gewählt sein. King steht unmittelbar vor dem größten politischen Kraftakt seines Lebens. Sein Biograf David J. Garrow: In the last 8 or 9 months of his life in 1967 and early 1968. In den letzten 8, 9 Monaten seines Lebens plant King einen Marsch der Armen in die US-Hauptstadt Washington. Dieser soll im April 1968 stattfinden, ähnlich wie der bereits sehr erfolgreiche Marsch vom Sommer 1963. Nur, dass diesmal ein wirtschaftlicher Wechsel gefordert wird und dass die Teilnehmer so lange bleiben wollen, bis der Kongress und der Präsident den Forderungen politisch nachgekommen sind. Jetzt, nach Kings Ermordung, gerät der Protestmarsch zum Flop. Stattdessen kommt es Land auf, Land ab zu gewalttätigen Ausschreitungen. Earl Caldwell ist regelmäßig für die New York Times unterwegs, um aus den schwarzen Ghettos zu berichten. Parallel dazu versucht er, weitere Zeugen im Mordfall King ausfindig zu machen. Ein Kollege macht ihn auf einen Obdachlosen namens Harold Carter aufmerksam. Carter hat sich an dem Abend, an dem King erschossen wird, auf dem Grundstück gegenüber vom Lorraine Motel niedergelassen. Seine Behausung besteht aus einem großen Umzugskarton. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zu dem Gebüsch, aus dem Earl Caldwell und Kings Chauffeur Solomon Jones kurz nach dem Attentat den unbekannten Mann hervorkriechen sehen. Kurz vor 18 Uhr hat es Harold Carter sich in seiner primitiven Unterkunft gerade bequem gemacht, da hört er plötzlich Schritte. Als er vorsichtig nach draußen schaut, sieht er einen Mann mit ungewöhnlich weiten Hosen. He said he took this rifle out of these pants. Er sagte, der Mann habe ein Gewehr aus der Hose gezogen und zusammengesetzt. Dann sah er, wie der Mann eine kniende Position einnahm. Genau dort, wo ich ihn auch im Gebüsch hatte sitzen sehen. Er habe King erschossen, das Gewehr wieder auseinandergebaut und in der Hose versteckt. Dann sei er am unteren Ende des Geländes über die Mauer gesprungen und davongegangen. Die Aussage des Obdachlosen, von der Caldwell durch den Kollegen erfährt, deckt sich mit seinen eigenen Beobachtungen und auch mit dem, was Solomon Jones gesehen hat. Ist der tödliche Schuss auf Martin Luther King also nicht aus dem Badezimmerfenster der Pension gekommen, sondern aus dem Gebüsch? Earl Caldwell beschließt, seine Recherchen in einem Buch zu verarbeiten. Also macht er sich noch einmal auf den Weg nach Memphis, um Harold Carter aufzuspüren. Auch will er Solomon Jones noch einmal interviewen. Aber Caldwell hat keinen Erfolg. Harold Carter, der Obdachlose, ist inzwischen tot und Solomon Jones, Kings ehemaliger Chauffeur, scheint plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Earl Caldwell schreibt sein Manuskript trotzdem. Als er es Mitte der 70er Jahre verschiedenen Verlagen anbietet, erhält er dutzendweise Absagen. Niemand will das Buch drucken. Ein anderer Autor hatte offenbar mehr Glück. Gerald Frank hat schon 1972 ein Buch zum Attentat auf King veröffentlicht. Es trägt den Titel »An American Death«, »Ein amerikanischer Tod«, und beschreibt James Earl Ray als rassistischen Einzeltäter. Ein paar Jahre später taucht in den Akten des FBI ein handschriftlicher Vermerk auf. Dieser ist auf den 11. März 1969 datiert, einen Tag nach der Verurteilung von James Earl Ray zu 99 Jahren Haft. Der Aktenvermerk stammt vom stellvertretenden FBI-Chef und ist an Clyde Tolson gerichtet. Tolson ist der engste Vertraute von FBI-Chef J. Edgar Hoover. Darin heißt es: Jetzt, wo Ray verurteilt ist, möchte ich vorschlagen, dass uns der Direktor erlaubt, einen verlässlichen Autor zu bitten, ein Buch über den Fall zu schreiben. Natürlich lassen sich nicht alle künftigen Gerüchte zerstreuen oder zum Schweigen bringen, aber es wäre doch gewiss eine große Hilfe, wenn ein solches Buch für die Nachwelt in den Regalen der College- und Schülerbüchereien stünde. Earl Caldwell macht sich nach wie vor Gedanken, warum es mit seiner eigenen Buchveröffentlichung bis heute nicht geklappt hat. Die großen Medien schlagen sich immer auf die Seite der Regierung. Ich glaube, viele von ihnen haben ganz einfach Angst davor, dass sich die schwarze Bevölkerung erheben könnte. Und ich glaube, die Medien wollen nichts mit der Sache zu tun haben, weil sie, wie ich, eines genau wissen, dass die Regierung der Vereinigten Staaten bei dem Mord die Finger im Spiel hatte. Das Blut Martin Luther Kings klebt an den Händen der Regierung. Daran gibt es nichts zu deuteln. We of the FBI feel that we're a part of a team to make America a great and decent place in which to live. We're on that team, all of us, together. Erst Ende 1977 kommt neue Bewegung in den Mordfall King. Der New Yorker Rechtsanwalt William F. Pepper erhält einen Anruf von Ralph Abernathy. Abernathy ist der Nachfolger Kings als Führer der Southern Christian Leadership Conference. Pepper wiederum war Mitte der 60er Jahre ein enger Mitarbeiter Martin Luther Kings. Seit dessen Tod allerdings ist sein Kontakt zur Bürgerrechtsbewegung so gut wie erloschen. Umso überraschter ist der Anwalt, als Ralph Abernathy jetzt bei ihm anruft. Abernathy sagt, er habe die offizielle Version von James Earl Ray als alleinigem Attentäter nie geglaubt. Er wolle Ray im Gefängnis besuchen und diesem von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Abernathy fragt Pepper, ob er ein solches Treffen organisieren und ihn begleiten könne. William F. Pepper hat bis dahin keinen Zweifel gehabt, dass es sich bei James Earl Ray um den Mörder Martin Luther Kings handelt. Neugierig geworden, stimmte Ralph Abernathys Anfrage zu. Zunächst einmal will sich Pepper in die offiziellen Ermittlungen rund um das Attentat einarbeiten. Nach über einem halben Jahr Vorbereitungszeit machen er und Ralph Abernathy sich schließlich auf den Weg ins Brushy Mountain Gefängnis von Tennessee. Das Treffen mit James Earl Ray dauert 5 Stunden. William F. Pepper erinnert sich. He was very calm. He was not what we expected. Er war sehr ruhig und verhielt sich ganz anders, als wir es erwartet hatten. Er sprach mit leiser Stimme und war freundlich. Abernathy war sicher, dass Ray kein Rassist war. Seine Antworten kamen alle gerade heraus und am Ende unseres Gesprächs waren wir überzeugt davon, dass er nicht der Schütze war. Wir wussten nicht, welche Rolle er spielte, aber wir waren sicher, dass er nicht geschossen hatte. Wenn James Earl Ray nicht der Todesschütze war, warum hat er die Tat dann im Prozess überhaupt gestanden? In seiner Autobiografie, die Anfang der 90er Jahre erscheint, präsentiert Ray der Öffentlichkeit eine Antwort. Er behauptet, von seinem Anwalt Percy Forman unter Druck gesetzt worden zu sein. Forman sagte, der Richter würde einem Schuldeingeständnis meinerseits wohlwollend gegenüberstehen. Er sei durch örtliche Geschäftsleute unter Druck gesetzt worden, einen langwierigen Prozess zu vermeiden. Sowohl die Geschäftsleute wie auch der Richter befürchteten in diesem Falle gewalttätige Ausschreitungen von Schwarzen. Forman sagte, wenn ich mich nicht schuldig bekennen würde, könnte mein Bruder Jerry als vermeintlicher Mittäter einer Verschwörung zur Ermordung Dr. Kings verhaftet werden. Außerdem könnten Fahnder der Regierung dann auch noch meinen 77-jährigen Vater aufsuchen und ins Gefängnis von Iowa stecken, aus dem er vor über 40 Jahren geflüchtet war. Und zu guter Letzt, sagte Forman, könne er nicht dafür garantieren, dass er sein Bestes geben würde, um mich zu verteidigen, sollte ich auf einem richtigen Prozess bestehen. Ray erzählt William F. Pepper seine Version vom Tag des Attentats. Stunden vor der Tat habe er sich in Memphis mit einem Mann namens Raoul getroffen, für den er zuvor schon des Öfteren Aufträge übernommen habe. Raoul habe ihn aufgefordert, ein Zimmer in der Pension gegenüber von Kings Motel zu mieten und ein Gewehr zu besorgen. Dieses habe Raoul einem potenziellen Kaufinteressenten zeigen wollen. So seien Rays Fingerabdrücke auf die Waffe gekommen. Nachdem er das Gewehr bei Raoul abgegeben habe, sei er von diesem weggeschickt worden und zu einer Tankstelle gefahren. Dort habe er einen platten Reservereifen wechseln lassen. Als er kurz darauf mitbekam, dass die Polizei die Gegend um die Pension weiträumig absperrte, habe er spontan das Weite gesucht. Immerhin sei er damals wegen Flucht aus dem Gefängnis gesucht worden. Von dem Attentat auf King, behauptet Ray, habe er erst unterwegs aus dem Autoradio erfahren. Hat sich James Earl Ray seine Version der Ereignisse nur sorgfältig ausgedacht? Oder erzählt er vielleicht doch die Wahrheit? Das FBI hat bis heute nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass die tödliche Kugel tatsächlich aus dem Gewehr abgefeuert wurde, auf dem sich Rays Fingerabdrücke befinden. Was aber ist mit der Aussage des Augenzeugen, den die Staatsanwaltschaft im Prozess vom März 1969 präsentiert hat? Immerhin hat Charlie Stevens, so heißt er, James Earl Ray angeblich direkt nach der Tat im Treppenhaus der Pension gesehen. William F. Pepper erzählt, was er selbst in jahrzehntelangen Recherchen herausgefunden hat. Über Charlie Stevens gibt es nicht viel zu sagen. Er war betrunken und hat nicht viel gesehen. Er hat sich für Geld dazu bringen lassen, das Profil von James Earl Ray auf einem Foto zu identifizieren, den er angeblich im Treppenhaus der Absteige gesehen hat. Aber ein Polizist, der ihn ein paar Minuten nach dem Attentat befragt hatte, sagte mir, Stevens hätte beim besten Willen niemanden identifizieren können, weil er zur Tatzeit total besoffen war. Dasselbe hat ein Zeitungsreporter ausgesagt. Ein Taxifahrer, der Stevens eigentlich kurz vorher hätte mitnehmen sollen, weigerte sich, ihn in seinen Wagen zu lassen. Stevens habe kaum aufrecht stehen können. Es gibt keinen Zweifel, dass Charlie Stevens nichts gesehen hat. Pepper sagt, Charles Stevens sei damals nur auf die Belohnung ausgewiesen, die für die Identifizierung des Täters ausgesetzt worden sei. Das FBI habe Stevens gedrängt, Ray auf einem Fahndungsfoto als den Mann zu identifizieren, den er zur Tatzeit im Treppenhaus gesehen hat. Dass Stevens tatsächlich einen Unbekannten gesehen hat, der aus dem Badezimmer gekommen und durch das Treppenhaus verschwunden ist, bestreitet auch William F. Pepper nicht. Nur habe es sich dabei auf keinen Fall um James Earl Ray gehandelt. I heard a shot and I knew it was a shot. And I looked out the door. Gestützt wird Peppers Behauptung durch Charlie Stevens Ehefrau. Auch sie hat kurz nach dem Schuss einen Mann im Treppenhaus gesehen und schwört, dass es auf keinen Fall James Earl Ray gewesen ist. Ray Stevens macht diese Aussage gegenüber der Polizei schon 1968. Wie sich herausstellt, wird sie wenig später unter falschem Namen in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, obwohl sie bis dahin noch nie als psychisch labil aufgefallen ist. Fast 10 Jahre später gelingt es dem Anwalt Mark Lane, Grace Stevens aufzuspüren. Zu diesem Zeitpunkt ist sie körperlich und seelisch schon stark in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem bleibt sie bei ihrer Aussage, der Mann, der aus dem Badezimmer der Pension kam und den ihr Gatte identifiziert haben will, war nicht James Earl Ray. Das, was Grace Stevens sagt, macht für William F. Pepper endgültig klar, James Earl Ray hat als Sündenbock herhalten müssen. James Earl Ray was chosen as a result of a now we know a profile check. Wir wissen inzwischen, dass James Earl Ray aufgrund eines Profilchecks ausgesucht wurde, und zwar auf Anfrage von J. Edgar Hoover, dem Chef des FBI. Ray war ihm vom Direktor des Gefängnisses empfohlen worden, in dem Ray einsaß. Sie brauchten einen typischen Gefangenen, der es gewohnt war, Befehlen zu gehorchen und der ihnen keine Probleme bereiten würde. Er wurde offenbar einer genauen psychologischen Prüfung unterzogen. Ray war der ideale Kandidat. Inzwischen weiß ich auch, dass das FBI am 25. April 1967 seine Flucht aus dem Gefängnis organisiert hat. His escape was organized on the 25th of April 1967. William F. Pepper versucht jahrelang, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Obwohl er den Justizbehörden umfangreiche neue Beweise und Zeugenaussagen vorlegt, wird sein Antrag immer wieder abgelehnt. Das Einzige, was der Anwalt erreicht, ist ein Fernsehprozess. Ein US-amerikanischer Kabelsender erklärt sich 1993 bereit, eine Gerichtsverhandlung zu übertragen, die unter realen Bedingungen stattfindet. Mit einem richtigen Richter, einem Staatsanwalt, einer Jury aus normalen Bürgern, mit ausführlicher Beweisaufnahme und mit der Vernehmung aller noch lebenden und auskunftswilligen Augenzeugen, darunter auch Earl Caldwell. Nach 10 Tagen mit insgesamt 50 Stunden Gerichtsverhandlung fällt die Geschworenenjury ihr Urteil. James Earl Ray ist unschuldig. Die Medien im Lande, bis auf den produzierenden Kabelsender, ignorieren den Fernsehprozess völlig. They called it a work of fiction because it wasn't a real trial. Sie bezeichneten die Verhandlung als fiktional, weil es kein realer Prozess war. Dabei war er so real wie nur möglich. Wir stritten erbittert wegen der Beweise und der Richter hat uns oft überstimmt. Jahre später wurden wir sogar Freunde, aber damals waren wir Feinde. Es war ziemlich hart. Die Aufnahmen von dem Fernsehprozess verschwinden nach der Ausstrahlung im Januar 1993 für immer in den Archiven. Etwa zur selben Zeit erhält Earl Caldwell eine Einladung ins Justizministerium. Präsident Bill Clinton hat auf Drängen der Familie King dafür gesorgt, dass der Mord auch auf Regierungsebene noch einmal untersucht wird. Earl Caldwell wird von zwei Mitarbeitern des Ministeriums stundenlang befragt. Immer und immer wieder erzählt er von dem Mann im Gebüsch. Bereitwillig zeichnet er auf, wie es zur Tatzeit am Tatort ausgesehen hat. Die Gesprächsatmosphäre ist gereizt. Offenbar wollen ihm die beiden Angestellten die Geschichte von dem verschwundenen Gebüsch nicht abnehmen. We must have been in there about 6 hours. Then they lay everything out. Wir hatten ungefähr 6 Stunden lang zusammengesessen. Und dann fingen sie auf einmal an, Fotos auf dem Tisch auszubreiten. Ich schrie auf, das ist es, das ist es. Sie sagt mir, diese Fotos seien an dem Tag entstanden, an dem King ermordet wurde. Und zwar bevor jemand das Gebüsch beseitigt hatte. Sie legten mir die Bilder vor und alles passte haargenau zu dem, was ich ihnen vorher aufgezeichnet und erzählt hatte. Wir haben dann den ganzen Abend darüber gesprochen. Ich war total aufgedreht. Ich bin dann gegangen und habe anderen Leuten gesagt, das wird der Durchbruch im Fall King. Aber als dann das Ergebnis der Untersuchung bekannt gegeben wurde, sagten sie nur, Caldwell war nicht vor Ort, als es passierte. Earl Caldwell hat ein Problem. Sämtliche Zeugen, die seine Beobachtungen stützen könnten, sind inzwischen entweder nicht mehr aufzuspüren oder schon längst tot. Im April 1998 stirbt James Earl Ray an den Folgen eines Nierenversagens im Gefängnis. Earl Caldwell will trotz allem die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Wahrheit über den Mord an Martin Luther King eines Tages doch noch ans Licht kommt. Vielleicht irgendwann einmal, wenn bislang verschlossen gehaltene Untersuchungsakten endlich öffentlich zugänglich gemacht werden. Der Glaube des Journalisten an den eigenen Staat ist in jedem Fall erschüttert. Früher, so sagt er, habe er dem FBI und anderen Regierungsbehörden gewissermaßen blind vertraut. Das ist inzwischen vorbei. You can't look at what happened in this country without looking at what happened in Memphis. Was heutzutage in diesem Land passiert, kann man nur verstehen, wenn man zurückblickt auf das, was damals in Memphis passiert ist. Für mich zieht sich eine klare Linie von damals bis heute zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, der sein Volk über die Gründe des Irakkrieges anlügt und diese Lüge dann auch noch mehrmals verändert. Wir wollen einfach nicht nach innen schauen. Wir kritisieren andere Völker, aber mit unserem eigenen Volk ehrlich umgehen, das wollen wir nicht. Ab und zu denke auch ich an meinen Tod. Und ich denke an meine Beerdigung. Ich denke daran nicht in einer krankhaften Weise. Hin und wieder frage ich mich selbst, was sollte, wenn es nach mir geht, dann gesagt werden? Ich möchte, dass ihr an jenem Tage sagt, dass ich versuchte, in der Kriegsfrage auf der richtigen Seite zu stehen. Ich möchte, dass ihr sagt, ich versuchte, die Menschheit zu lieben und ihr zu dienen. Ja, wenn ihr sagen wollt, dass ich wie ein Tambourmajor vorausging, dann sagt, dass ich ein Tambourmajor für Gerechtigkeit war. Dass ich ein Tambourmajor für Frieden war. Dass ich ein Tambourmajor für die Rechtschaffenheit war. We all think about it. And every now and then I think about my own death and I think about my own funeral. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. I want you to say that day that I tried to be right on the walkers. I want you to say that I tried to love and serve humanity. Yes, if you want to say that I was a drum major, say that I was a drum major for justice. Say that I was a drum major for peace. I was a drum major for righteousness. It's so strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. Where's the truth, y'all? Come on, I don't know. Where's the love, y'all? Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Das Attentat auf Martin Luther King von Christian Blees. Es sprachen Hans-Peter Hallwachs, Martin Engler, Peter Fricke, Hubertus Gerzen, Helmut Stange und Gerd Warmeding. Ton und Technik Norbert Vossen und Angela Raymond. Regie Robert Schön. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem RBB und ORF 2008.